Das Schreckmümpfeli. Muttermord. Von Friedrich Bestenreiner. Sind Sie Ulla Gilbienen? Was wollen Sie von mir? Was ist mit diesen Leuten da? Wo ist Ihre Mutter? Als ich morgens zur Arbeit ging, lag sie noch im Bett. War Ihre Mutter allein, als Sie morgens zur Arbeit ging? Heute ja. Meine Damen und Herren. Aber Ihr Freund... Wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass dem Schreckmümpferli... Aber Ihr Freund kam gestern Abend vorbei. Eine Nachbarin hat einen Streit gehört. Wenn Erik betrunken ist, spricht er sehr laut. Dass dem Schreckmümpferli, das wir Ihnen nun gleich erzählen werden, eine kuriose, aber dennoch wahre Begebenheit vorausging, die sich in einer Industriestadt im Norden unseres Kontinents zugetragen hat. Und dort befinden wir uns jetzt. Wussten Sie, dass Ihr Freund Erik auch der Liebhaber Ihrer Mutter ist? Gewesen ist, hätte er sagen müssen. Denn Senja Gilbienen, Ullas Mutter, ist tot. Aber auch von Erik wissen wir nicht, ob er noch lebt. Von ihm fehlt jede Spur. Wie übrigens auch von der Leiche der Mutter. Aber der Reihe nach. Unser Land ist von Wasser umgeben. Mächtige Felsen bilden eine zerklüftete Schärenlandschaft. Wir können nur ahnen, wo der Leichnam der Unglückseligen verblieben ist. Das Wort hat der Staatsanwalt. Die Beweislage ist derart erdrückend, dass an der Schuld der Angeklagten nicht der geringste Zweifel gehegt werden kann. Gemeint ist Ulla K., eine 20-jährige hübsche Person. Wohl frisiert und gut gekleidet sitzt sie auf der Anklagebank. Ich sollte an diesem Tag um 10 Uhr die Wohnung in Ordnung bringen. Das ist die Putzfrau, Ayla Lippula. Das Frühstücksgeschirr waschen, die Böden saugen und an diesem Tag auch die Fenster putzen. Sie konnten die Wohnung ohne weiteres betreten? Ich habe einen Schlüssel, Herr Richter. Sie betraten also die Wohnung. Erwarteten Sie, dass Frau Gilbienen zu Hause sei? Ja, das war sie ja immer. Oft schlief sie noch, oft nicht allein. Oder hielt sich in ihrem Schlafzimmer auf. Aber an diesem Tag? Die Tür war nicht versperrt. Als ich hineinging, oh Gott, es war furchtbar. Was sahen Sie da? Eine Unordnung, Herr Vorsitzender, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Alles lag durcheinander, war durchwühlt. Und dann das Blut. Überall Blut, auf der Bettwäsche, an der Tapete, am Boden eine Lache, eine entsetzliche schwarz-rote Lache. Mittlerweile ist festgestellt worden, dass das vorgefundene Blut von gleicher Blutgruppe war wie das der verschwundenen Senja Gilbienen. Blutgruppe 0. Herr Verteidiger? Um wie viel Blut handelte es sich? Sie sprachen von Spritzern und einer Lache. Wie groß war die Lache? Wie groß? Also, ich war so aufgeregt, ich kann das nicht mehr sagen so genau. Worauf zielt Ihre Frage, Herr Verteidiger? Darauf, dass es sich bei dem Blutverlust auch um eine ganz gewöhnliche Verletzung gehandelt haben kann, wie sie im Haushalt gelegentlich vorkommt, oder um Nasenbluten. Der Staatsanwalt, unter Sauerstoffmangel leidend, bemüht sich, ein Gähnen zu unterdrücken. Ich habe hier den Bericht der Kriminalkommission vorliegen. Diesem ist eine Untersuchung zu dieser Frage nichts zu entnehmen. Das heißt, dass das Ausmaß des Blutverlustes nie festgestellt worden ist. Ein schwerwiegendes, ein unverzeihliches Versäumnis. Der Staatsanwalt trällert nervös mit seinen Fingern. Was bedeutet, dass dieser Bericht nichts, absolut nichts zur Anklage beiträgt? Nicht nur das. Das Versäumnis der Polizei setzte die Anklage in ein solch schiefes Licht. Dass das Verfahren gegen Ulla Gilbienen trotz schwerer Verdachtsmomente wegen Mangel an Beweisen eingestellt wird. Verkündete der Richter und löste damit zwei Dinge aus. Jubel bei den Ulla-Anhängern Betretene Gesichter bei Polizei und Anklage. Die Freude der Ulla-Fraktion war jedoch von kurzer Dauer. Bitte um Ruhe. 3 Wochen später wurde Ulla erneut verhaftet. Wie Sie wissen, hat das Auftreten weiterer Zeugen die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Ulla Gilpinen erforderlich gemacht. Ayla Lebola. Die Dame kennen Sie schon. Sie kam an diesem Donnerstag um 10 Uhr. Ist es Routine? Putzen Sie jeden Donnerstag um dieselbe Zeit? Nein, normalerweise komme ich jeden Freitag. Dieser Donnerstag war eine Ausnahme, weil ich am Freitag Besuch von meiner Tante bekam. Ulla Gilpinen, wussten Sie von Ayla Lebolas Terminverschiebung? Ich hatte keine Ahnung. Sie wussten das also nicht. Nach Ansicht der Anklage sahen Sie sich aufgrund dieses Umstandes irrtümlich in der Lage, die Spuren des Verbrechens, also die Unordnung in der Wohnung, die Blutspuren, nach Ihrer Rückkehr aus der Fabrik zu beseitigen. Nachdem Sie am frühen Morgen die Wohnung mit der Leiche Ihrer Mutter in Hast verlassen hatten. Aber da kam nun die Putzfrau dazwischen. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin unschuldig. Sie kam zu Fuß, obwohl Sie morgens mit Ihrem Citroën zur Arbeit gefahren sind. Ich hatte den Wagen in der Nähe der Fabrik abgestellt, wie immer. Abends war er nicht mehr da. Ich nahm an, dass Erik ihn genommen hatte. Das kam öfters vor. Er hat auch einen Schlüssel. Mir war das recht, weil ich in die Sauna ging, wo ich Erik ohne dies treffen wollte. Aber Erik war nicht da. Nein. Es wunderte mich aber immer noch nicht. Manchmal hat er Überstunden. Er ist Krankenpfleger im städtischen Klinikum. Jetzt ist Erik weg und der Wagen auch. In der ersten Verhandlung haben Sie darüber geschwiegen. Es gab doch eine Auseinandersetzung am Vorabend des Mordes. Zwischen Ihnen, Erik und Ihrer Mutter. Zwischen allen dreien, jeder gegen jeden. Aber das war nichts Außergewöhnliches. Das kam öfters vor. Erik betrank sich an diesem Abend und ging dann fort. Wir alle hatten getrunken. Wodka. Mehr weiß ich nicht. Sie hatten kein gutes Verhältnis zu Ihrer Mutter? Nein. War Erik der Grund? Nur der letzte Anstoß. Sie hegten eine Abneigung gegen Ihre Mutter? Ja. Eine tiefe Abneigung? Ulla stockt. Dann sagt sie. Ja. Kann man sagen, Sie hassten Ihre Mutter? Ulla schweigt. Lange Pause. Hassten Sie Ihre Mutter, Ulla Gilpinen? Ja. Sagt sie schließlich. Schaut ihren Verteidiger an, dann den Staatsanwalt, der sich zurücklehnt und seine Brille reinigt. Wie kam das? Es war schon immer so. Wir waren total verschiedene Naturen. Meine Mutter, immer im seidenen Morgenmantel. Aber Wäsche von Wochen, das schmutzige Geschirr in der Spüle, wenn ich abends von der Fabrik heimkam und sie am Klavier Schlager klimperte und dazu sang oder sich die Nägel lackierte und dann fortging. Immer elegant. Ins Kino, ins Kaffeehaus, zum Tanzen. Dann musste ich das Geschirr abwaschen und sie verhöhnte mich auch noch deswegen, weil ich zu nichts anderem zu gebrauchen sei, als für die Fabrik, für das Fließband, für die Fischkonserven. Sie, die egoistische Lebedame, ich das Aschenputtel ohne Bildung. So hätte sie mich haben wollen und hat meine Kindheit und meine ganze Jugend zerstört. Und meinen Vater habe ich nie zu Gesicht bekommen. Aber jetzt ist sie tot. Warum lebten Sie unter diesen Umständen in der Wohnung Ihrer Mutter? Eine eigene Wohnung konnte ich mir nicht leisten. Noch nicht. Und doch fuhren Sie ein eigenes Auto. Eine alte Ente, 10 Jahre, praktisch Schrott. Das war mein einziger Luxus. Wenn das Ihr einziger Luxus war, Warum haben Sie in der ersten Verhandlung das Verschwinden Ihres Autos Marke Citroën verschwiegen? Ich habe den Vorfall für nicht wichtig gehalten. Nicht wichtig? In einem Fall wie diesem, in einem Mordfall, das nehmen wir Ihnen nicht ab. Wollten Sie Erik Schild decken? Und warum? Ulla schweigt. Beantworten Sie meine Frage. Ich bin schwanger. Im 3. Monat. Und Erik ist der Vater? Ja. Ein Raunen geht durchs Auditorium. Der Verteidiger, scheinbar unberührt, macht sich Notizen, blättert in seinen Akten. Ist Erik Schild Ihr Mittäter? Haben Sie die Leiche gemeinsam beseitigt? Ein Geständnis, Ulla Gilpinen, würde Ihre Situation erleichtern. Ich habe nichts zu gestehen. Ich habe meine Mutter nicht ermordet. Schön. Noch eine Frage. Es hat sich das Gerücht verbreitet, Erik Schild sei auch der Liebhaber Ihrer Mutter gewesen. Was ist daran Wahres? Alles. Er war es. Erneutes Raunen im Auditorium. Und Sie hat es nicht gestört? Nein. Frivole Blicke werden durch den Saal geworfen. Nicht mehr. Das war ja vorbei. Darum gingen ja die ewigen Auseinandersetzungen, diese elenden Streitereien. Die Mutter behauptete, ich hätte ihr Erik weggenommen. War das so? Natürlich, was denn sonst? Der Staatsanwalt wirft einen bedeutungsvollen Blick zur Geschworenenbank. Also war Erik am Anfang der Geliebte ihrer Mutter? Ja. Sie hat ihn nach Hause gebracht, von irgendeinem ihrer Tanzvergnügungen. Da vögelte er sie gleich einmal. Angeklagte, sagt der Richter mit versteinertem Gesicht. Ich bitte Sie, Ihre Ausdrucksweise der Würde des Gerichtes anzupassen. Na schön, Sie waren nett zueinander, nebenan. Ich hörte das, denn die Wand ist dünn. Aber das konnte nicht lange gut gehen. Ich war ja da, die Jüngere. So ist das Leben, euer Ehren. So ist das Leben. Ja. Er mustert mit nach wie vor versteinertem Gesicht Ulla von Kopf bis Fuß. Wusste Erik von ihrer Schwangerschaft? Ja. Dieser Erik Schild ist nun verschwunden. Mit ihrem Auto. Wie erklären Sie sich das? Ich weiß es nicht. Hat er die gute Gelegenheit genutzt, einer ungewollten Vaterschaft zu entgehen? In die er möglicherweise nur durch ihren Hass auf die Mutter geraten war. Mit solchen und anderen Fragen wurde Ulla gelöchert und in die Enge getrieben. Ich weiß nur, dass ich meine Mutter nicht ermordet habe. Ich habe sie gehasst, ja, aber nicht ermordet. Finden Sie, ein Kind sollte seine Mutter nicht hassen, selbst wenn es Grund dazu hat? Sagte Ulla. Der Richter schaute sie an. Sekundenlang. Schweigend. Dann tupfte er sich mit einem Tüchlein an die Stirn. Sie sind für den Distrikt Hanko zuständig? Benti Pasikivi, der Wildhüter, hat den Zeugenstand betreten. So ist es, euer Ehren. Schildern Sie uns, was Sie an dem im Protokoll vermerkten Tage gesehen haben. Ich machte wie immer meine Runde. Der Weg führt nahe am Meer vorbei, oberhalb der Klippen. Er wird von anderen Leuten wenig begangen. Es lag Schnee. Mit einem Male sehe ich etwas, eine mir unbekannte Form, die nicht in die Landschaft passt. Tief verschneit, etwa einen halben Meter. Ich räumte etwas Schnee ab und dann kam dieser Wagen zum Vorschein. Ein Citroën. Ente, sagen wir dazu. Ich wunderte mich, wie dieses Auto hierher gekommen sein konnte. Ich beseitigte den Schnee vollkommen, konnte die Wagentür öffnen. Da sah ich, dass die Rücksitze voll getrocknetem Blut waren. Nun, das ist für mich nichts Außergewöhnliches. Ich hielt das Fahrzeug für das Auto eines Wilderers, der damit seine Beute transportiert hatte. Und das kommt bei uns öfters vor. Sie meldeten den Fund Ihrer vorgesetzten Dienststelle. Dem Forstamt, euer Ehren. Das Gebiet steht unter Naturschutz. Und die Wilderei wird bei uns streng bestraft. Das Forstamt meldete ihren Fund der Polizei, die den Wagen als den ihren Angeklagten identifizierte und orientierte die Mordkommission. Die Spurensicherung stellte fest, dass das Blut auf dem Rücksitz nicht von einem Wild stammte, sondern von einem Menschen. Und zwar von einem Menschen der Blutgruppe 0, sagt der Richter. Der Blutgruppe ihrer Mutter, Ulla Gilbinen. Fügt er bei, was augenblicklich eine brodelnde Aufregung im Saal verursacht. Der Verteidiger, tief Luft holend, erhebt sich. Damit, Euer Ehren, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass nicht Ulla Gilbinen ihre Mutter ermordet hat, sondern der abgängige Erik Schild. Er hat offenbar im Streit, in Erregung, im Affekt, seine alternde Geliebte, die ihm Vorhaltungen machte, erstochen, die Leiche zu den Klippen gefahren, ins Meer gestoßen und sich anschließend ohne den Wagen aus dem Staub gemacht. Durch dieses makabre Arrangement konnte er Ulla Gilbinen belasten und den Umständen einer unerwünschten Vaterschaft entgehen. Ich beantrage, das Verfahren gegen Frau Gilbinen erneut einzustellen. Wieder Aufregung im Saal. Nur der Staatsanwalt spielt gelassen mit seinem Stift, kritzelt Ornamente aufs Blatt. Ihre Darlegung, Herr Verteidiger, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Jedoch gibt es eine weitere Zeugenaussage. Bitte berichten Sie, was sich am Abend des 10. November und am folgenden Tag in Ihrem Revier ereignet hat. Also, die Sache war so. Das ist Gimi Kikkonen, Polizeiwachtmeister im 3. Revier. Er hat soeben den Zeugenstand betreten. Dieser Mann da, der jetzt als abgängig gemeldet ist, dieser Erik Schild, legte ein öffentlichkeitswidriges Verhalten in außergewöhnlichem Maße an den Tag. Was verstehen Sie darunter genau? Er war betrunken. Er kam uns also, der Polizeistreife, wankend und torkelnd und gröhlend auf dem Gehsteig entgegen. Schließlich fiel er hin und konnte sich nicht mehr erheben. Wir dachten, dass er krank und ohnmächtig sei, stellten aber sofort und zweifelsfrei seine Betrunkenheit fest. Sie nahmen ihn fest? Wir nahmen ihn nicht fest im Sinne des Gesetzes, sondern vollführten eine sogenannte Anhaltung und transportierten ihn mit dem Streifenwagen in die Ausnüchterungszelle. Er schlief sofort weg und wachte erst am nächsten Morgen wieder auf. Wann verließ er Ihre Polizeiwachstube? Um 9:55, Euer Ehren, so steht es im Protokoll. Ulla schaut verblüfft zu ihrem Verteidiger, der gerade seine Krawatte lockert. Der Staatsanwalt kritzelt weitere Ornamente aufs Blatt. Herr Wachtmeister, wir danken Ihnen. Dann erhebt er sich. Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen. Er schiebt seine Brille auf die Nasenspitze. Wir gelangen zum Ende, zum fürchterlichen Ende, zur entsetzlichen Wahrheit. Erik Schild verließ also, wie der Polizeiwachmeister Gigonnen ausgesagt und zu Protokoll gegeben hat, das Polizeirevier 3 am 11. November, also dem Mordtag, um 10.05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte die Putzfrau Ela Lebola bereits die Wohnung der Gilbinen betreten und die Spuren der Bluttat vorgefunden. Damit kommt aber Erik Schild als Mörder der Mutter, der unglücklichen Senja Gilbinen, nicht in Frage. Dieser da. Er fixiert Ulla mit einem harten Blick. Die so zart und hübsch ausschaut. Er nimmt die Brille von seiner Nase. Ist die Mörderin. Ulla Gilbinen hat ihre Mutter in den frühen Morgenstunden dieses Tages auf brutalste Weise vom Leben zum Tode gebracht. Er setzt die Brille wieder auf und mit gekonnter Gestik breitet er die gesamte Indizienkette anschaulich aus, bis Ulla eingekesselt ist. Damit ist bewiesen, dass Ulla Gilbinen am Tode ihrer Mutter schuldig ist. Ich beantrage die Höchststrafe. Ulla in größter Erregung steht auf. Das ist nicht wahr! Sie will nach vorne rennen. Muss zurückgehalten werden. Sie wehrt sich, schreit. Nein! Im Auditorium sind, nebst einer erheblichen Unruhe, einzelne Missfallenskundgebungen auszumachen. Dann, nach einiger Zeit: Ich habe meine Mutter nicht ermordet. Ich war nicht bei den Klippen. Ich habe sie nicht ins Meer gestoßen. Ich habe den Wagen nicht hingestellt. Hohes Gericht. Die Zeugenaussagen, die hier vorgetragen wurden, haben eine Reihe von Tatsachen betroffen, die sich nicht leugnen lassen und die auch nicht geleugnet werden sollen, die aber keinen Beweis der Schuld Ulla Kilpinens am Tod ihrer Mutter darstellen, so wie es von der Staatsanwaltschaft behauptet wird. Der Staatsanwalt prüft aufmerksam seine Fingernägel, reinigt sie ein bisschen. Senja Kilpinen war von leichter Lebensart. Von der Zeugin Ela Lebola wissen wir, dass Senja Kilpinen des Morgens nicht immer allein in ihrem Schlafzimmer gewesen ist. Aber da wurden keine Recherchen angestellt, da wurde niemand befragt, da wurde keiner Spur nachgegangen. Hohes Gericht, ich stelle fest, dass hier ein erster schwerwiegender Fehler der Kriminalpolizei vorliegt. Zweitens, kann denn eine zart gebaute Person wie die kaum 20-jährige Ulla, eine Frau von nahezu 60 Kilogramm Gewicht, 3 Stockwerke hinunterschleppen, zu ihrem Auto tragen und in demselben verstauen? Sind außer im Schlafzimmer der Mutter noch an anderen Orten Blutspuren gefunden worden? Im Flur, im Treppenhaus, auf der Straße? Wenn die Leiche der Senja Kilpinen noch auf dem Rücksitz des Autos eine deutliche Blutlache hinterlassen hat, warum dann nicht auf dem Weg vom Tatort zum Auto? Er fixiert den Staatsanwalt, der gerade hübsche Blumenmuster aufs Blatt kritzelt, mit herausforderndem Blick. Die Kriminalpolizei hat sich, dritter schwerwiegender Fehler, für diese Spuren überhaupt nicht interessiert. In keinem einzigen Papier ist von der Suche nach diesen Spuren etwas zu lesen. Wir stehen vor hanebüchenden Nachlässigkeiten der Kriminalpolizei, wie sie leider nur allzu oft vorkommen. Die Verteidigung beantragt daher, das Verfahren gegen Ulla Kilpinen mangels an Beweisen erneut einzustellen. Er setzt sich, nimmt einen Schluck Wasser, während der Staatsanwalt zufrieden seine Blümchen betrachtet. Das Messer der Verteidigung war zu stumpf. Ulla Kilpinen wurde für schuldig befunden und zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Nicht nur aufgrund der Indizien. Der hemmungslose Hass der Tochter auf die Mutter stimmte selbst die männlichen Geschworenen gegenüber der schönen Ulla nicht übermäßig freundlich. Haftanstalt für Frauen. Die Zelle 1,50 breit, 4,50 lang. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Frühstück 5 Uhr morgens. Mittagessen 11 Uhr, Abendessen 17 Uhr. 13 Uhr Hofgang. Gelegenheit für Bekanntschaften aller Art. Na, einen ganz schönen Bauch hat er dir angedreht, hä? Und dich dann sitzen lassen, was? Der Saukerl, sagte eine Gattenmörderin. Ich hab den meinen abgedreht, bevor er mich noch aufblasen konnte, sagte sie. Mit dem Rasiermesser. Ratsch, sagte sie. Ich habe auch eins geworfen und dann umgebracht, sagte eine Kindermörderin. Der Balg ging mir einfach auf den Wecker. Weißt du, das Gebrülle, das Gescheiße, das Gekotze, sagte sie. Im Inquisitenhospital gebar Ulla einen Knaben. Sie ließ ihn auf den Namen Erik taufen. Einige Tage nach der Geburt starb das Kind. Ulla nahm das Geschehen teilnahmslos hin, wie alles andere auch. Weitere Bekanntschaften kamen im Laufe der Jahre dazu. Nebst einer Giftmörderin, eine, die ihre Zwillingsschwester im Tirol über eine Felswand gestoßen hatte. Sie hatte aber die Unvorsichtigkeit begangen, für sich selbst eine Hin- und Rückfahrkarte zum Tatort, für ihre Schwester aber nur eine einfache Hinfahrt gekauft zu haben. Ulla Kilpinen fügte sich still und widerspruchslos in das Leben als Strafgefangene und arbeitete in der Anstaltswäscherei. So vergingen die Jahre. Aber immer noch war ungeklärt, wer Senja Gilpinen vom Leben zum Tode befördert hatte. Wer kam für diese Tat in Frage? Wer überhaupt konnte die Tat begangen haben, außer Erik und Ulla? Aber Erik schied aus. Amtlich beurkundetes Alibi. Also doch Ulla? In der Betrunkenheit dieser Nacht? Ulla? Erik? Senja? Wodka ein Glas nach dem anderen. Filmriss? Blackout? Totaler Gedächtnisverlust? Hat sie die Frau, die ihre Mutter war, nicht etwa doch selber erstochen? Man hat sie entlassen. Ja, gnädige Frau. Und begnadigt. Meine Damen und Herren. Aufgrund guter Führung. Nach 19 Jahren. Was Sie soeben erlebten, ist ein sogenannter Zeitsprung. Ich habe nie an Ihre Schuld geglaubt. Wir befinden uns in einem kleinen Hotel. Hier sind die Papiere. In einer mittelgroßen Stadt. Ich habe nirgendwo anders eine Stelle gefunden. In einem Land im Norden unseres Kontinents. Wir sind kein großartiges Hotel, aber solide. Meistens kommen Vertreter und kleinere Geschäftsleute. Ich kann Ihnen eine Kammer geben im Dachgeschoss. Sie könnten als Zimmerfrau arbeiten und sich sonst nützlich machen. Viel kann ich Ihnen nicht zahlen, aber es kommen ja immerhin noch die Trinkgelder dazu. Einverstanden? Ulla machte die Betten, putzte die Zimmer, trug die Koffer. Alles ging bestens, die Chefin war zufrieden. Zeit also für einen weiteren Zeitsprung. Nach etwa einem Jahr betrat eine elegante Dame so um die 60 die Hotelrezeption. Ihr Name? Gilpinen. Senja Gilpinen. Bitte tragen Sie sich hier ein. Ja, bitteschön. Ach, Sie kommen aus Dornio. Sind Sie von dort? Nein, ich habe 20 Jahre im Norden gelebt. Jetzt möchte ich mir hier eine Wohnung suchen. Ulla, tragen Sie bitte das Gepäck der Dame in den ersten Stock. Zimmer 18. Ulla. Sie heißt Ulla. Ja? Ulla fixiert die Dame mit einem harten, durchdringenden Blick. Ja, sie heißt Ulla. Und sie heißt nicht nur Ulla, sie ist Ulla. Die Dame erschreckt. Ulla, deine Tochter, die du für 19 Jahre ins Zuchthaus gebracht hast, du alte Hure. Ich hab dich von Weitem gesehen, schon auf der Straße, vom Fenster aus. Oh Gott. Die Mutter erbleicht, hält sich am Treppengeländer fest. Mein Kind, Ulla, das ist... Sie stockt. Helfen Sie mir. Mir ist nicht gut. Ich muss ja weg. Die Dame, wie vom Irrsinn gepackt, stürzt davon. Rennt hinaus auf die Straße. Ulla hinter ihr her. Sie ist die Jüngere. Holt die Mutter ein. Ich hab dich sofort erkannt. Die Klunker, mit denen du dich wie immer behängt hast und deinen Geruch. Ein Gesicht wie deines vergisst man nicht. Hinter einem Kiosk auf offener, aber menschenleerer Straße hält Ulla den Hals der Mutter umklammert. Auch wenn's nur eine grell geschminkte Ruine ist. Ulla drückt zu. Die Mutter röchelt und stirbt. Frau Gilpinen, vor 20 Jahren sind Sie des Mordes an Ihrer Mutter schuldig gesprochen und zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt worden. Wir befinden uns wie vor 20 Jahren in einem jener Säle, in denen Recht gesprochen wird. Sie haben 19 Jahre Ihrer Strafe verbüßt und sind sodann in Anbetracht guter Führung entlassen worden. Heute stehen Sie wieder vor den Schranken des Gerichtes. Ulla hatte sich nach dem Mord an ihrer Mutter der Polizei gestellt. Senja Gilpinen hatte die wahre Geschichte ihrer vorgetäuschten Ermordung mit ins Grab genommen. Dass diese Tat vorgetäuscht sein musste, war für das Gericht durch das überraschende Auftauchen von Senja Gilpinen erwiesen. Ein Justizirrtum, wie er leider vorkommen kann. Höchst bedauerlich. Welchen Anteil der Krankenpfleger Erik Schild am vorgetäuschten Mord gehabt haben mochte, ob etwa Blut aus einer entwendeten Konserve zur Vortäuschung der Tat eine Rolle gespielt haben möge, ob Erik Schild, die zwar ältere, aber doch lebenslustige, attraktive Senja, den widerwärtigen Pflichten der Vaterschaft vorgezogen habe, und warum Erik Schild niemals wieder aufgetaucht sei, über diese und andere Fragen wurde in Zeitungen, Radio, Fernsehen und Kneipen wild spekuliert. Wie auch immer, das Gericht stand vor einer heiklen Frage. Sie haben Ulla Gilpinen zu Unrecht 19 Jahre in Haft verbracht. Das bedeutet, wenn ich mich... Der Richter nimmt seine Brille ab, steckt sie ins Etui. Wenn ich mich ausnahmsweise und trotz des Ernstes der Situation, sowie auch der Würde dieses Hauses, einmal überspitzt und salopp ausdrücken darf, Sie hatten diesen einen Mord, für welchen Sie hier vor Gericht stehen, noch zu gut. Heiterkeit im Auditorium. Der Richter, dem diese Aussage schlechte Schlagzeilen einbrachte, sah sich später genötigt, sich wortreich für den Ausrutscher zu entschuldigen. Vorher hatte er aber noch einen harten juristischen Knoten zu lösen. Und dies tat er mit Bravour. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. In Anbetracht des Umstandes, dass die Mutter der Angeklagten, Senja Gilpinen, bereits vor 20 Jahren amtlich für tot erklärt worden ist, juristisch gesehen also seit er eine Leiche war, wird Ulla Gilpinen von der Anklage des Mordes freigesprochen. Ersatzweise wird sie aber wegen Leichenschändung zu 3 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Sie ist unverzüglich auf freien Fuß zu setzen. Die Journalisten knallten die fettesten Lettern auf die Frontseiten. Ullas Gesicht lächelte von Kioskauslagen und Plakatwänden. Auch von jenem Kiosk, hinter dem sie ihre Mutter vom Diesseits ins Jenseits befördert hatte. Sie war auf freiem Fuß, bedingt zwar. Obschon kaum anzunehmen war, dass sie rückfällig werden und eine weitere Leiche schänden würde. Ulla hatte den Wirbel um ihre Person teilnahmslos hingenommen. Das Lächeln in den Zeitungen war gezwungen, künstlich. Sie gab kaum Interviews, lehnte Buch- und Filmprojekte ab und zog sich in die Pension zurück. Dort machte sie unauffällig ihre Arbeit. Sie hörten... Das Schreckmümpfeli. Muttermord. Von Friedrich Bestenreiner.